Am 24. August wurde laut der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News in der Nähe der Grube der Mangan-Erzlagerstätte in einem Gebiet von Kyoto, Japan, wo in der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft viele Koreaner nach Japan geschleppt und zur grausamen Sklavenarbeit gezwungen wurden, eine Arbeiterstatue errichtet. An dem Tag hielten die Mitglieder des Generalverbandes der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas und des Generalverbandes der Gewerkschaften Südkoreas zusammen mit den Bildhauern der Arbeiterstatue, den Japan-Koreanern und anderen vor der Arbeiterstatue ein Meeting ab. Zuvor waren oben genannte Verbände an einer Gedenkfeier für die Opfer des Untergangs des Schiffes Ukushima Maru beteiligt.